नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि एतं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागमसपदुःखापमुच्यते इति. Das Thema für den heutigen Abend und was mir seit längerem ein bisschen durch den Kopf geht, ist Transzendenz und Inspiration. Und es kam auf, als ich in der letzten Märzwoche und in der ersten Hälfte des April in einer Fastenklinik in Bad Brückenau weilte und da 3 Wochen gefastet habe. Und das ist eine katholische Gegend in der Rhön, im äußersten nördlichen Zipfel von Bayern. Eine Klinik unter katholischer Leitung auch, gehört dem Malteserorden. Und woran ich gar nicht gedacht hatte, war, dass die erste Woche war vor Ostern, dass das ja bei den Christen auch eine Fastenzeit ist. Und von daher war dann das Klientel in der ersten Hälfte ein ganz anderes als in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte kamen dann so die Wellness- und Wandern- und Fastenleute. Und in der ersten Hälfte waren ja sehr viele religiöse Menschen da. Und von daher haben sich Begegnungen ergeben, Gespräche. Nachdem ich ja irgendwie nicht gerade Mainstream aussehe mit meiner Robe, haben doch sehr viele Leute mich dann auch angesprochen. Ein paar haben gedacht, ich sei ein Franziskanermönch, aber die meisten haben dann schon gleich mitgekriegt, dass ich ein buddhistischer Mönch bin. Und dann ja, ergaben sich so Situationen des Dialogs, Projektionen auf mich als Buddhist jetzt, Reaktionen, und die auch irgendwie Anlass zum Nachdenken waren. Also zum Beispiel eine Frau, die aus Persien stammte, die dem Baha'i, der Baha'i-Religion angehört, die hat gesagt, ja, im Grunde sind wir ja alle das Gleiche, wollen alles gleiche Religion, alles dasselbe. Ob man den Gott jetzt Allah oder Buddha nennt, das spielt keine Rolle. Oder dann so Sachen wie, ob jetzt Buddhismus eine Religion ist oder eben keine Religion und eine Philosophie oder was auch immer. Solche Fragen kamen auf. Und dann hatte ich auch einen längeren Austausch mit einem evangelischen Doktor der Theologie im Schuldienst. Und da war dann auch sehr deutlich zu spüren, wie unterschiedliche Herangehensweise in der jeweiligen Religion der anderen Leute an das Thema Transzendenz und Inspiration gehandhabt werden. Also zum Beispiel, dass die Figur von Jesus für manche unendlich weit weg ist und die daraus ihre Inspiration beziehen, für andere Jesus mehr wieder menschlich wird und das der Inspiration dienlich ist. Und ja, das stellt sich dann eben auch die Frage, inwieweit für uns das ein Thema ist, wenn wir unsere Praxis nach der Lehre des Buddha ausüben. Ich denke, dass es ganz nützlich sein kann, hin und wieder darüber zu reflektieren, zu kontemplieren, inwieweit wir in unserer Praxis unabhängig sind, inwieweit wir auf uns alleine gestellt sind. Denn das war ja auch eine Sache, die ich öfter zu hören bekam, dass Buddhismus ja unheimlich schwer zu praktizieren ist, weil wir da so ganz alleine auf uns gestellt sind. Wir haben keinen Gott, der uns hilft, wir haben keinen, der uns erlöst. Da bleibt man natürlich immer gleich auf der Zunge. Wir haben aber auch keinen, der uns dann zur Ursünde oder solchen Dingen verdammt. Also das Verständnis für das, was die Buddha-Lehre ausmacht, war natürlich dann stellenweise nur sehr wenig vorhanden, obwohl sich sehr viele Menschen für Buddhismus interessieren. Aber dennoch, die Fragestellung ist schon gerechtfertigt, Selbstverständlich gehört die Verantwortung für das eigene Tun, für die eigene Praxis zu übernehmen, ist der Grundpfeiler, ist die Grundvoraussetzung, überhaupt die Buddha-Lehre praktizieren zu können. Die Verantwortung für das eigene Tun nach dem Gesetz von Kamma, das ist die wichtigste Aussage in der weltlichen richtigen Ansicht, ohne die eine Praxis der Buddha-Lehre oder eigentlich überhaupt jegliche spirituelle Praxis unmöglich ist, wenn wir das nicht akzeptieren, dass wir für unsere Handlungen verantwortlich sind. Aber dann die Gegenposition ist, zumal zu untersuchen, inwieweit müssen wir denn alles alleine machen oder inwieweit können wir überhaupt alles alleine machen? Inwieweit finden wir denn überhaupt Inspiration als Motor in unserer Praxis, in unserer jetzigen Situation? Denn wenn wir mal in das Chanting-Buch reinschauen, also heute kam es nicht dran und ich weiß nicht, ob das überhaupt hier gechantet wird, aber so über, ich bin im Alter und dem Tod unterworfen und der Krankheit unterworfen und der Körper besteht aus 32 Eiterpickeln und alles ist ganz fürchterlich vergänglich und also das kann einen ja runterziehen, das kann ja einen, das deprimiert ja zunächst mal. Also inwieweit kann man denn daraus eine Inspiration bekommen? Andererseits das, was ich eingangs auf Pali zitiert habe, das ist die sichere Zuflucht wohl, das ist die wahre Zuflucht. Bei solcher Zuflucht angelangt, wird man von allem Leid befreit. Was das dann bedeutet, Kema, Sarana. Kema bedeutet auch Geborgenheit. Ja, welche Geborgenheit finden wir denn in unserer Praxis? Es gibt ja sehr viele Menschen, die der Meinung sind, sie brauchen auch gar keine Geborgenheit, sie haben das alles selber drauf. Es ist schon verständlich, dass so eine Haltung manchmal anzutreffen ist in buddhistischen Kreisen, weil wir ja diese falsche Geborgenheit, die gegenüber einem höheren Wesen, was uns da retten soll. Da haben wir vielleicht eine gewisse Abneigung entwickelt. Und von daher sträubt es uns dann gegen alles, was so religiös rüberkommt, das zu akzeptieren. Aber ja, können wir schon mal hin und wieder drüber nachdenken, inwieweit eben das eine Rolle auch für uns spielt. Ob wir es tatsächlich von alleine schaffen können. Ich kann mich noch erinnern, als ich 1990 als frisch gebackener Buddhist noch in Indien unterwegs war, da habe ich in Varanasi im Burmese Vihara einen indischen Mönch getroffen, der nun sehr glücklich war, jemanden zu treffen, dem er erklären konnte, wie sich alles verhält, wie alles ist, worum sich alles dreht. Und er sagte mir, naja, taking refuge to the Buddha means taking refuge to your own mindfulness. Und damals hatte ich noch nicht allzu viel Ahnung von der Buddha-Lehre. Trotzdem hatte ich irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, bei dieser Aussage, dass er dann sagte, taking refuge to your own mindfulness, Zuflucht zu deiner eigenen Achtsamkeit, bedeutet Zuflucht zum Buddha nehmen. Man, rein sprachlich kann man das vielleicht noch irgendwie rechtfertigen, Buddha, der Erwachte, also Zuflucht zum Erwachten nehmen bedeutet Zuflucht zum Erwachen nehmen oder irgendwie sowas in der Art. Aber was heißt denn, wir nehmen Zuflucht zu unserer eigenen Achtsamkeit? Unsere eigene Achtsamkeit ist einer der acht Teile des achtfachen Pfades und ohne Achtsamkeit geht gar nichts, das steht sicherlich fest. Aber die Meinung, die von manchen Meditationslehrern auch kundgetan wird, wenn wir nur recht achtsam sind, dann lassen sich alle Probleme lösen. Dann ist alles in Ordnung. Also diese Meinung teile ich nun gar nicht, weil der achtfache Pfad eben aus 8 Teilen besteht. Und wenn wir uns die Lehre von Paticca-Samuppada anschauen, dann stellen wir fest, die erste Bedingung ist Unwissenheit. Und jetzt habe ich endlich mal wieder eine Sonnenbrille zur Verfügung. Da kann ich das gleich mal vorführen. Weil diese bedingte Entstehung ist die sozusagen das Spielfeld, die Struktur unseres gesamten Erlebens. Und da spielt es dann keine Rolle, wie achtsam ich bin. Gut, Achtsamkeit ist wichtig, aber diese Brille, die ich jetzt aufhabe, soll diese grundlegende Unwissenheit symbolisieren, verdeutlichen, weil Avidya bedeutet ja eigentlich nicht Wissen, sondern es bedeutet ein falsches Wissen. Das heißt, wir nehmen die Dinge durch eine Brille wahr. Und dann kann ich noch so viel Achtsamkeit entfalten und ganz genau hinschauen und versuchen, Geistesmomente zu unterscheiden oder alles, was ich so tue, an einem Tag mit Achtsamkeit zu begleiten. Oder ich kann Dinge analysieren, aber es geht immer durch diese Brille durch. Alles, was ich sehe, alles, was ich mit meiner Achtsamkeit versuche festzustellen, ist durch Unwissenheit gefärbt. Und das Einzige, was ich überhaupt nicht sehen kann, ist die Brille. Und es gehört eben mehr als Achtsamkeit dazu, um diese Brille wieder absetzen zu können. Oder was heißt wieder absetzen? Überhaupt absetzen zu können. Dazu müssen wir den ganzen achtfachen Pfad praktizieren. Also Zuflucht zur eigenen Achtsamkeit zu nehmen, ist kein besonderer Trost. Eine andere Position, die wir oft vorfinden, ist so dieser Kalama-Sutta-Ismus, dass gesagt wird, ja, in der Buddha-Lehre müssen wir uns trennen von allem, was von außen an uns herangetragen wird. Wir sollen nichts glauben und nur unserem eigenen Urteilsvermögen trauen. So wird die Lehrrede an die Kalama oftmals interpretiert. Aber wenn wir uns die genauer anschauen, stellen wir fest, dass es so auch nicht drin steht. Das sind nämlich 10 Dinge gelistet. 5 davon sind äußere, wie Tradition und ein Lehrer und was andere Leute sagen und so weiter, aber die anderen 5 sind unsere eigenen Fähigkeiten zu unterscheiden oder zu analysieren oder nachzudenken, und das sagt der Buddha, dem sollen wir auch nicht trauen. Das allein reicht nicht aus, um einer Lehre zu folgen oder nicht. Also wiederum ein Hinweis, dass es kein besonderer Trost ist, den wir in unseren eigenen derzeitigen Zustand finden können. Andererseits, wir haben alle, die wir hier praktizieren, gewisse Fähigkeiten, mit denen wir arbeiten können. Wir haben alle eine gewisse grundlegende Weisheit, der wir die Lehre erstmal versuchen zu verstehen. Und dann zusammen mit der Inspiration, die wir vielleicht von außen bekommen können, können wir versuchen, unseren eigenen Horizont zu erweitern. Denn die Frage, was bedeutet Religion? Ist Buddhismus eine Religion? Da habe ich also jedes Mal dann zurückgefragt, was verstehst du denn unter Religion? Wenn wir unter Religion verstehen, dass es alles von einem Gott geschaffen, dann ist Buddhismus sicherlich keine Religion, oder wenn unser Handeln vorbestimmt ist durch höhere Mächte, dann ist Buddhismus auch keine Religion, wenn das eben das Wesen einer Religion ausmacht. Oder wenn unsere Handlungen ausgelöscht werden, vergeben werden durch das Blut von einem, der hingerichtet wurde an einem Kreuz, daran zu glauben, dann ist Buddhismus natürlich auch keine Religion. Aber wenn es darum geht, sich in Verbindung zu setzen, weil Religion bedeutet ja, sich in Verbindung setzen, religere, wieder verbinden. Also lassen wir das wieder mal weg. Also das Verbinden, in Verbindung treten mit etwas, was unseren Horizont überschreitet, das, was wir noch nicht wissen, was wir noch nicht können. Es damit in Verbindung zu setzen, dann ist Buddhismus meines Erachtens durchaus eine Religion. Das ist das, was mit Zufluchtnahme auch gemeint ist. Ich gehe um Zuflucht. Das heißt ja, manchmal heißt es, ich nehme Zuflucht, aber wörtlich bedeutet, ich gehe um Zuflucht. Das heißt, ich mache mich auf den Weg. Das ist eine Absichtserklärung. Ich mache mich auf den Weg zu etwas hin, was noch außerhalb meiner Reichweite ist. Und diese Zufluchtsobjekte Buddha Dhamma Sangha befinden sich außerhalb meiner Reichweite, weil ich noch in dieser Welt, in dieser konditionierten Welt von Unwissenheit, Begehren und Leiden gefangen bin. Und Buddha Dhamma Sangha sind außerhalb davon. Ich weiß jetzt nicht, welcher griechische Denker das war, der gesagt hat, ich kann die Welt aus den Angeln heben, wenn ich einen Hebelpunkt außerhalb der Welt bekomme. Das ist die gleiche Idee. Das heißt, ich brauche etwas außerhalb dieser konditionierten Welt, um da rauszukommen. Das andere Extrem zu dieser agnostischen Haltung, die wir jetzt vorgeführt bekommen. Ich habe in der Bibliothek eine Sammlung von einer Zeitschrift vorgefunden, die auch bei uns ausliegt, die den aktuellen Zustand des Buddhismus sehr gut wiedergibt und die dementsprechend auch einen treffenden Namen trägt, wo also sehr viel die Rede ist eben von solchen Haltungen, die dieses Religiöse, dieses Inspiration von dem, was jenseits des eigenen Horizonts ist, runterspielt. Buddhismus 2.0 als Stichwort oder ja, so andere Formen, wie sich in dieser Welt zu Hause finden, psychologische Ansätze, Buddhismus als Psychologie, als Lebensweisheitssystem, als Wellness-System. Wenn ich das, was der Buddha gelehrt hat, nur darauf beschränke, dann bekomme ich natürlich auch nur diese Resultate. Buddhismus als Philosophie oder Psychologie verstehe, dann bekomme ich halt, wenn ich das praktiziere, Resultate, die sich im Bereich der Philosophie und Psychologie bewegen. Ich verurteile das nicht. Also ich finde es durchaus okay, wenn Leute, die halt nicht bereit sind, weiterzugehen, wenn die sich aus der Buddha-Lehre das raussuchen, was ihnen taugt und dann eben ja, einen angenehmeren Umgang mit anderen Menschen vielleicht dadurch praktizieren können, ist es ja auch schon ein Gewinn. Aber der Buddha spricht eben von mehr, der spricht von dem Überwinden allen Leides. Das war die letzte Zeile von dem Pali-Eingangszitat. Wer bei solcher Zuflucht angelangt ist, der wird von allem Leid befreit. Also das ist das eine Extrem. Das andere Extrem wäre jetzt Formen der Herangehensweise an das, was der Buddha gelehrt hat, die ja sehr viel von Glauben geprägt sind. Ihr kennt wahrscheinlich die reinen Landschulen oder auch bei den Tibetern muss man sehr viel glauben. Also ich habe vor 20 Jahren irgendwann mal einen Geshe, den konnte man sich bei einem tibetischen Zentrum ausleihen, also was heißt ausleihen, den mal nach Hause zu sich einladen und Sightseeing machen mit dem, dass er auch mal woanders hinkommt, dass er mal rauskommt. Und ja, ich dachte, wir meditieren auch mal schön miteinander oder machen irgendwie was, aber der hatte überhaupt keine Zeit zu meditieren. Der musste also immer seine Sadhanas machen, so irgendwelche Praktiken und irgendwelche Dinge rezitieren. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wann er denn meditiert. Er sagte, er hat keine Zeit dazu. Er muss studieren und muss diese Praktiken machen. Und darum, da geht es darum, eben irgendwelche philosophischen Texte über Leerheit zu rezitieren. Und ich habe ihn gefragt, ob ihm das was bringt. Und er sagt dann, nee, das versteht er nicht. Aber er hat den Glauben, er hat die feste Überzeugung, dass er damit den Samen sät, dass er in ein paar Äonen die Paramis beieinander hat, dass er es versteht. Und da dachte ich mir, okay, da ist die Grenze zwischen Vertrauen, was auf Weisheit beruht, was ja nun eine der fünf spirituellen Kräfte ist, und Glauben für mich zumindest überschritten. Also wenn das eine Perspektive von Äonen ist, dann kann ich die Weisheit, die mit der Entwicklung von Vertrauen ja irgendwie Schritt halten muss, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also das waren so gewisse Zweifel, die dann bei mir aufgekommen sind. Gut, als ich dann angefangen habe, Lehrreden aus dem Pali-Kanon zu lesen, war das Thema sowieso erledigt. Da war dann klar, welche Richtung ich verfolgen wollte. Aber am Anfang war ich eben auch noch auf der Suche und habe mich dann mit solchen Dingen beschäftigt. Oder es gibt ja diese Idee des reinen Landes, also dass es da einen Buddha Amitabha gibt, der ein reines Land geschaffen hat, und da kann man also nach dem Tod dann dort wiedergeboren werden und dort Befreiung erlangen. Die Art und Weise, wie man da hinkommt, die ist dann von Tradition zu Tradition unterschiedlich. Also die ursprünglichen reinen Landschulen, die hatten doch noch ziemlich hohe Praxisansprüche, also da musste man sich auf diesen Buddha Amitabha einspitzig sammeln können, also musste man den praktisch als Samadhi-Objekt hernehmen, um dann die karmischen Voraussetzungen zu schaffen, um nach dem Tod dort wiedergeboren zu werden. Dann später wurde es dann weiterentwickelt, in Anführungszeichen, zu einer Praxis, wo dann eben nur noch eine Ehrerweisung und Anrufung dieses Buddha Amitabha notwendig ist, um dort nach dem Tod wiedergeboren zu werden. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, naja, wenn der so voller Gnade ist und uns rettet, dann ist es eigentlich verkehrt, überhaupt was zu machen. Also der Spruch war dann, wenn Amitabha Buddha gute Menschen retten kann, um wie viel mehr dann schlechte. Und dann war also das die letzte Konsequenz zu sagen, wir praktizieren gar nichts mehr. Thanh Bodhinando hat mir zwei Talks gegeben, Pilgerreise, da fällt mir jetzt auch eine Geschichte ein aus Rajgir. Ich hatte im Dezember 2013 wurde mir die Leitung einer Pilgergruppe angetragen. Das waren Chinesen aus Malaysia, die hatten mich eingeladen, und wir sind dann sehr früh aufgebrochen, um von Rajgir auf den Gaya-Gipfel zu steigen und da in den Morgen hinein zu meditieren. Und das war auch gut so, dass wir sehr früh aufgestanden sind. Denn wir saßen vielleicht eine halbe Stunde oder knappe Stunde, also es wurde dann so langsam hell. Und dann hörte ich, dass da Leute kommen. Aber ja, war eine wunderbare Meditation, wunderbare Atmosphäre da oben an der Gandakuti. Und wir haben uns da nicht weiter stören lassen, also ich jedenfalls nicht. Aber als wir dann fertig waren, habe ich umgedreht, total erschrocken. Da war eine Phalanx von Japanern hinter uns gestanden, also ich weiß nicht, 50, 60 Leute, und das ist ja noch nicht so groß, der Platz, also es war richtig gepackt voll, und wir haben dann eben den Platz geräumt, wir waren ja dann fertig, auf zur Sutta-Lesung in die Wildschweinhöhle, und die sind dann sofort reingestürmt, eine Gruppe in diese Kutti rein und die anderen außenrum, und bevor wir gegangen sind, habe ich dann noch gehört, wie die Chanten anfangen, und es klang eigentlich ganz nett, und da dachte ich, oh, das ist ja zweistimmig. Und dann eine Weile fiel mir auf, dass so ein interessanter polyrhythmischer Effekt stattgefunden hat, also so eine Verschiebung von zwei verschiedenen Rhythmen. Und dann fiel mir auf, dass das gar nicht ein Chanting ist, sondern dass das zwei Gruppen sind, die da gegeneinander gechantet haben. Die einen haben gechantet, Ehre dem Buddha Amitabha, die anderen haben gechantet, Ehre dem Lotus Sutra. Also, da waren zwei reine Landschulen, die sich da praktisch versucht haben, gegenseitig zu verdrängen. Also geprügelt haben sie sich nicht, aber die waren sich offensichtlich nicht sehr grün. Und wahrscheinlich waren die beide Gruppen ziemlich angepisst von dem, was wir gemacht haben, nämlich praktiziert, Meditation praktiziert, versucht irgendwie da voranzukommen, aus eigener Kraft heraus. Tja, so viel dazu, kleine Anekdote. Kann man natürlich sagen, ja, reine Landschule, das ist schon ein bisschen viel, da kann ich natürlich gleich beim Christentum bleiben, wenn ich da auf einen Erlöser hoffe, der mir irgendwie von außen da die Hand reicht. Man, das stößt ja im Grunde gegen das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich meine, dass Jesus am Kreuz stirbt und sein Blut unsere Sünden reinwäscht, ist das Extrembeispiel. Aber auch die reinen Landschulen sind also... ich kenne wohlmeinende Erklärungsmodelle, die das noch versuchen irgendwie hinzubiegen. Aber also für mich, nach meinem Verständnis, ist das schon eigentlich schon ein, auch ein Extrem, wo dann eben zu viel in diese andere Kraft, in die Inspiration der Transzendenz hineingelegt wird und es dann aufs Gleiche hinausläuft wie diejenigen, die es aus eigener Kraft versuchen. Denn was außer Acht gelassen wird, ist die Struktur unseres Erlebens, unseres unerwachten Daseins, was von Unwissenheit eben konditioniert ist. Ja, wie funktioniert denn überhaupt dieser Trost, den wir bekommen von der Transzendenz, jetzt im klassischen religiösen Sinne? Ich kann mich erinnern, als ich als Krankenpfleger in der ambulanten Pflege gearbeitet habe, da hat eine Frau, die ich regelmäßig besucht habe, haben wir irgendwann mal über das Sterben gesprochen und sie hat gesagt, sie hat keine Angst vom Tod, weil auf sie wartet die goldene Stadt Jerusalem. Also ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber sie wirkte sehr heiter und gelöst und gelassen bei dieser Erzählung von der goldenen Stadt Jerusalem. Aber natürlich alle Systeme, die auf Glauben basieren, sind vor dem Zweifel niemals sicher. Also ich wünsche es dieser Frau und ich gönne es ihr, dass sie im Augenblick des Todes weiterhin dran glauben kann, dass auf sie die goldene Stadt Jerusalem wartet, weil der Augenblick des Todes ja zumindest auch ein Schlüsselmoment ist und wenn sie da in dieser Vorstellung gelassen und heiter sterben kann, ist das natürlich eine wunderbare Sache. Und dann hoffen wir, dass sie auch noch die karmischen Voraussetzungen geschaffen hat, in die goldene Stadt Jerusalem zu kommen. Aber was ist der Grund, warum wir an Gott nicht vorbeikommen? Also selbst Leute, die mit Christentum überhaupt nichts anzufangen wissen, die damit mit Christentum abgeschlossen haben, mit der Kirche, glauben in irgendeiner Weise an Gott. An den Weltgeist oder an eine Person oder ein höchstes Wesen oder an die Liebe im Universum oder an das Licht im Universum oder irgendetwas. Und diejenigen, die Atheisten sind, glauben daran, dass sie Gott ablehnen müssen. Aber sie kommen auch nicht dran vorbei. Interessanterweise, der Buddha hat nie gesagt, Gott gibt's gar nicht. Sowas hat er nicht gesagt, sondern er hat eher den Finger drauf gelegt, gesagt, ja, warum wollen wir denn, dass es so ein Wesen gibt, so ein höchstes Wesen? Was bringt uns das denn? Die Antwort, wie eigentlich alles, liegt in den vier edlen Wahrheiten oder in Paticca-Samuppada zu finden. Denn aufgrund von Unwissenheit, aufgrund von Begehren, Anhaften, wir empfinden uns alle als ein Wesen, was existiert, und zwar als eine Einheit, die ewig ist, die hinter all diesen vergänglichen Dingen steht. Ich bin. Und wenn ich mir die Frage stelle, was bin ich denn? Ja, dann muss ich halt meine Sammlung von Sankaras aufzählen und sagen, ich bin ein Mönch und das beweise ich damit, dass ich eine Robe anhabe und habe Upasampada bekommen. Und wenn ich nackt unter der Dusche stehe, dann ist ein Teil des Mönchs vor der Dusche und dann muss ich meine Rolle als Mönch irgendwie anders definieren. Und dann gehen die Sachen auch noch kaputt. Man muss sich ständig nachbessern. Aber die Welt als Ganzes, als solches, ist dazu da, mich als Mittelpunkt meines Universums zu bestätigen. Das nennt man Anhaften oder Ergreifen, Upadana. Heißt, ich nehme die Dinge heran und häufe die um mich herum an und die beweisen, dass es mich gibt. Und das ist etwas, da braucht man keinen Buddha dazu, das hat Heidegger auch gewusst. Die Welt ist eine organisierte Struktur von Dingen, die alle mich bedeuten. Nur weiter hat er dann nicht gewusst. Ja, aber diese Dinge gehen alle kaputt und von daher ist es irgendwie unbefriedigend. Und vor allem, wenn ich die Frage beantworten will, was bin ich, dann, ja, in dem Moment, wo ich sage, das bin ich, dann lege ich etwas vor mich hin und mache es zum Objekt. Und dann kann ich mich als Subjekt nicht verstehen. Das Subjekt ist mir immer unerreichbar. Ich kann diese Frage nie beantworten. Also das ist jetzt eine etwas philosophische Erklärung von dem, was da stattfindet. Aber egal, ob man das jetzt begreift oder nicht, jeder macht das so. Bei jedem läuft dieser Prozess so ab. Deswegen sind wir so gerne mit anderen Menschen zusammen. Weil ich mich als Subjekt zwar niemals sehen kann, aber ich weiß, dass ihr alle auch Subjekte seid und ich kann euch objektiv sehen. Und ich weiß, oder ich nehme es an, dass ihr mich objektiv sehen könnt, so wie ich euch sehen kann. Auch dazu braucht man kein Buddha sein, das hat auch der Jean-Paul Sartre zum Beispiel so geschrieben. Aber darüber hinaus wusste er auch nicht weiter. Aber das ist der Grund, warum wir so gerne mit anderen Menschen zusammen sind. Wir spiegeln uns an gegenseitig. Deswegen ist Abgeschiedenheit schwer auszuhalten für manche Menschen. Die können nicht lange alleine sein. Wenn es zu still wird, dann müssen sie das Radio anmachen oder telefonieren oder einen Fernseher. Stille und Abgeschiedenheit ist etwas, was der Buddha empfohlen hat, damit wir genau auf uns selber zurückgeworfen werden. Damit wir uns nicht damit ablenken, uns an anderen zu spiegeln. So, jetzt habt ihr aber trotzdem alle einen gewissen Nachteil, nämlich ihr werdet auch alt und sterbt irgendwann. Das heißt, als ich, der ich mich ja als ewig empfinde, ich war immer ich. Selbst wenn ich Kindheitsbilder anschaue, habe ich zwar ganz anderen Körper gehabt, aber das war trotzdem derselbe Ich. Und um das zu bestätigen, bräuchte ich jetzt jemanden, der mir gegenüber sitzt, der auch ewig ist. Ja. Ich lese euch mal ein Gedicht vor oder eine Strophe. Doch auch andere, jedes Du muss einmal enden. Blutsverwandte, Freunde, Liebste noch so viel, lassen spiegelnd sich nur zeitbegrenzt verwenden. Du auf ewig, kommt am Ende Gott ins Spiel. Das ist der Grund, warum wir Gott brauchen. Warum Leute auf die Idee kommen zu sagen, dein Gott heißt Buddha. Es ist für die völlig selbstverständlich, dass wir auch einen Gott brauchen. Und an den Tendenzen hin zu, wie es im Mahayana ist, mit den Buddhas, die so außer Reichweite sind, diese archetypischen Buddhas oder Adi-Buddha oder Buddha, die uns ins reine Land ziehen können und so weiter, da ist ja auch dieselbe Tendenz festzustellen, dass wir ein ewiges Du brauchen. Innerhalb des Spektrums ewigen Dus, Gott, das reicht von der Bandbreite eines sehr persönlichen Gottes hin bis zu dem unpersönlichen Weltgeist. Da stellen wir schon genau fest, dass selbst die Lösung Gott als ewiges Du, als Inspiration in der Transzendenz einen Haken hat. Ich habe mal einen Autoaufkleber gesehen, da stand drauf, ich habe Gott so lieb, dass ich ihn Papi nenne. Also so ein Gott ist jemand, der kümmert sich um meine persönlichen alltäglichen Belange. Aber er taugt nicht besonders als ewiges Du. Das andere Extrem wäre dann das unpersönliche Brahman der Upanishaden oder so wie Meister Eckhart und andere fortgeschrittene Mystiker über Gott schreiben, die dann oft auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, weil es zwar ewiger, aber nicht so gut als du geeignet, ne? So ein unpersönlicher Gott. Sowas haben wir im Buddhismus oder in der Buddha-Lehre, habe ich mal überlegt, ob wir da auch irgendwie so dieses Spannungsfeld zwischen dem völlig Unpersönlichen und dem Persönlichen haben. Haben wir natürlich nicht, weil der Buddha ist für uns nicht das ewige Du, aber mir ist eine Äußerung eingefallen, wo jemand den Buddha als Person sehen wollte, Darshan haben wollte mit ihm. Und der Buddha hat gesagt, wer den Tathagata sieht, sieht das Dhamma, und wer das Dhamma sieht, sieht den Tathagata. Dann haben wir auch das völlig unpersönliche Dhamma und den Tathagata als Person. Aber beides gehört irgendwie zusammen. Also da ist sicherlich was anderes damit gemeint, als dieses ewige Du spiegeln. Aber der Buddha bezog sich darauf, auf die Vorstellung dieses Mönches, denn das Wort anschauen kennt er vielleicht aus den Lehrreden, wenn der Buddha irgendwo hingegangen ist, auch im Kalama Sutta kommt es vor, und die Brahmanen hören dann, aha, der Erhabene mit dem, oder der Mönch Gotama mit dem guten Ruf ist bei uns eingetroffen, dann kommt der Satz, es ist gut, solche Arahants zu sehen. Und das heißt dann, Dasana zu haben, wörtlich. Es ist gut, Dasana mit solchen Arahants zu haben. Und Dasana ist das Pali-Wort Darshana, also die zu sehen. Und da ist genau dieses Spiegeln, dieses Anschauen, diese Vorstellung ist damit verbunden. Also die wollten zunächst gar nicht mal die Lehre von dem hören, sondern die wollten den sehen. Die wollten oder von ihm angeschaut werden. Das sind die zwei Seiten derselben Geschichte. Und der Buddha hat dann aber bei diesem einen Mönch, der zu ihm gesagt hat, ja, ich habe keine Gelegenheit, den Erhabenen zu sehen. Dann hat der Buddha also genau diese Vorstellung aufgegriffen und dann rumgedreht und hat gesagt, es geht eigentlich darum, Dhamma zu sehen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ja, können wir das überhaupt? Ist es uns möglich, aus dieser Situation mit der Sonnenbrille auf, ist es uns möglich, zum Beispiel Paticca-Samuppada zu sehen? Und in der Lehrrede Die edle Suche, da sagt der Buddha, dieses Dhamma ist subtil, ist dieser Bedingungszusammenhang, bedingte Entstehung, es ist schwer zu sehen und es ist für Ataka Vachara, es ist für Logik nicht zugänglich. Logik ist ein Denksystem, bei dem die Subjektivität außen vor gelassen wird. Also das ist eine Zwickmühle. Wenn wir versuchen, objektiv zu sein, können wir uns das nicht erschließen. Wenn wir versuchen, subjektiv uns das zu erschließen, dann müssen wir immer im Auge behalten, dass ja diese Subjektivität infiziert ist von Unwissenheit. Das heißt, wir nehmen diese Subjektivität für gegeben hin. Und der Buddha sagt uns, da ist aber was faul daran. Wie kommen wir da raus? Das ist ein Dilemma. Wir stecken da im Sumpf und versuchen uns am eigenen Schopf, also manche haben jetzt keinen Schopf, aber wir haben einen Kragen meinetwegen, selber rauszuziehen. Wir versuchen die Welt aus den Angeln zu heben mit einem Angelpunkt, der in der Welt steckt. Oder was ich auch ein schönes Gleichnis finde, ist das Mensch ärgere dich nicht Spiel. Also wir ärgern uns ja die ganze Zeit, wenn wir da spielen. Wir können das Mensch ärgere dich nicht Spiel nicht verlassen nach den Spielregeln des Spiels. Selbst wenn wir ganz besonders geschickte Strategien anwenden und 10x 6er Pasch hintereinander würfeln, wir kommen da nicht raus. Wir brauchen irgendwie jemanden, wenn wir da raus wollen, der einfach nicht diesem Spiel unterworfen ist. Jemand, der das Spielbrett einfach umkippen kann. Und wer kann sowas? Das ist unser Zufluchtsobjekt, Buddha Dhamma Sangha. Das sind die drei Juwelen, die außerhalb von dem Spielfeld stehen. Also Menschen, die der Meinung sind, sie könnten das von alleine schaffen, von da, wo sie jetzt gerade sind, die dann so Suttas zitieren, wo dann sagt, ja, aber der Buddha hat doch gesagt, sei dir selbst eine Insel, sei dir selbst eine Zuflucht, haben meines Erachtens sehr wenig verstanden, worum es eigentlich in der Buddha-Lehre geht. Und das sind dann auch in der Regel Menschen, die schnell mit so Urteilen bei der Hand sind. Ja, der Buddha ist schon genial, was er gelehrt hat, finde ich klasse, aber Ramana Maharishi finde ich auch gut oder Andrew Cohen. Also wo einfach das Verständnis dafür fehlt, was der Buddha eigentlich tatsächlich, was er eigentlich ist. Es ist kein Du, der uns anschaut, kein ewiges Du, der uns hilft, unser Spielchen weiter fortzusetzen, uns in Samsara bequem einzurichten, schön zu tapezieren. Aber je mehr wir von der Lehre verstanden haben, desto mehr wächst ein unglaublicher Respekt vor dem, was ein Buddha ist. Je mehr wir verstehen, dass es eigentlich unmöglich ist, das Spielbrett, das Mensch ärgere dich nicht Spiel zu verlassen, sich selbst aus dem Sumpf rauszuziehen, die Welt aus den Angeln zu heben, dass das eigentlich unmöglich ist. Und der Buddha hat es doch geschafft. Also das ist das, da kann ich wirklich nur staunen und aber auch Inspiration daraus beziehen. Wenn wir uns anschauen, diejenigen, die also in dem Ruf stehen, in der Praxis weit fortgeschritten zu sein, wie stehen die denn zu Buddha Dhamma Sangha? Was ist denn deren Inspiration? Was ist denn deren Respekt? Und wir stellen fest, je weiter die fortgeschritten sind, desto mehr Respekt ist bei denen festzustellen. Weil wir auch kürzlich über Jnanavira gesprochen haben, der gilt ja nun als kühler, rationaler Denker, als so ein richtiger Kopf. Aber sein Buch fängt an mit, es gibt zwei Bedingungen für richtige Anschauung. Die Äußerung eines anderen und weise Zuwendung. So fängt sein Buch an. Und das, ich habe ihn nun übersetzt ins Deutsche und kann nur sagen, also ich habe mich ausgiebig damit beschäftigt, was eben von ihm überliefert ist. Und das war jemand, der sehr viel Satta, sehr viel Vertrauen hatte, sehr viel Inspiration hatte. Gut, er konnte jetzt mit bestimmten Praktiken, Ritualen, die wir hier anwenden, nichts anfangen. Aber das war jemand, der sehr tief Respekt vor Buddha Dhamma Sangha empfunden hat. Oder ein anderes Beispiel, was mir begegnet ist, war, als ich diese Lungpo Man-Biografie geschrieben habe, diese Anekdote, die, glaube ich, auch auf Englisch verfügbar ist, in Lungta Mahabuas Lungpo Man-Biografie. Als Lungpo Man fertig war mit seiner Praxis, damals in der Dokkam-Höhle zum Arahant wurde, hat er sich bis zum Morgengrauen hat er sich verbeugt. Der war fertig, der hatte nichts mehr zu tun, aber der hat seinen tiefen Respekt ausgedrückt, indem er sich niedergeworfen hat, bis er auf Almosen runtergegangen ist. Fand ich auch eine interessante und erstaunliche Geschichte. Ja, wie kommen wir dahin? Wie können wir uns in Verbindung setzen? Wie können wir Religion ausüben? Wie können wir uns mit dem Transzendenten jenseits unseres Horizonts in Verbindung setzen? Buddha Dhamma Sangha. Wie kommen wir dahin? Da gibt es vermutlich keine fertigen Antworten, weil das wohl nach Veranlagung und so weiter unterschiedlich aussehen mag. Ich habe in meiner eigenen Praxis festgestellt, dass ich an diesen so Pujas zum Beispiel wenn ich versuche, die wirklich zu leben. Also, mein gut, am Anfang muss man die Texte lernen und sich an die Form anpassen und so weiter, aber wenn das mal richtig sitzt, da wirklich mit dem Herzen reinzugeben, dass das eine gute Möglichkeit ist, Inspiration zu bekommen. Als ich hierher kam, da habe ich richtig Piti bekommen bei der Reflexion darüber, dass was der Buddha geschaffen hat, als ich darüber kontempliert habe, dass hier die Lebensbedingungen in Dhammapala sind anders als in Muttodaya, bestimmte Umgangsformen oder sagen wir mal Ausdrucksformen sind anders, aber von der Essenz und von der Ausrichtung der Praxis genau auf dieses Ziel hin gehören wir zusammen. Da ist es auch ganz leicht, sich zu Hause zu fühlen. Und wie ich darüber nachgedacht habe, kam so richtig Piti in mir hoch. Und Piti ist ja nun, John Chattamolo hat es mal in einem Vortrag genannt, Wegzehrung des Geistes. Und es ist auch ein wichtiger Treibstoff, um Inspiration zu bekommen und uns mit dem Transzendenten Buddha Dhamma Sangha in Verbindung zu setzen. Gibt die Abfolge Freude, Piti, Gestilltheit, inneres Glück und Sammlung. Da ist also Piti ein wichtiger Bestandteil, um den Geist zu einen, Geistessammlung, Herzenseinigung zu erlangen. Dann haben wir diese eine Lehrrede in der gruppierten Sammlung im Nidana Sanyutta, die oft als überweltliche bedingte Entstehung bezeichnet wird, was nicht so ganz zutreffend ist, der Begriff, weil bedingte Entstehung bedeutet, wenn dies ist, ist das. Also das ist, heißt, wenn eine Bedingung da ist, ist die andere Bedingung auch da. Wenn die Sonne aufgeht, ist es hell. Wenn es hell ist, kann ich was lesen. Das ist Konditioniertheit. Aber es gibt eine Lehrrede, die dann weitergeht. Also nachdem die 12 Aspekte unserer konditionierten Existenz oder Ankutara wird ja Paticca-Samuppada auch eindeutig als Ausarbeitung der zweiten edlen Wahrheit bezeichnet. Da geht es dann weiter von Leiden zu Vertrauen, zu Piti und dann bis hin zur Sammlung und zur Einsicht in die Natur unseres Daseins und Befreiung. Also ist nur insofern keine bedingte Entstehung, weil ab Leiden, damit aus Leiden Inspiration und Vertrauen wird, das ist keine Konditioniertheit. Das heißt, wenn das eine da ist, ist das andere da, sondern es ist ein unterstützender Faktor. So wird es auch genannt in der Lehrrede. Das heißt, damit aus dem Erleben von Leiden Inspiration werden kann, muss natürlich noch mehr geschehen. Also es ist ein Kann-Zusammenhang. Das heißt, ich muss Leiden nicht einfach nur erleiden und dann drunter leiden, dass ich leide und dann drunter leiden, dass ich leide, sondern im Sinne von den vier edlen Wahrheiten verstehen. Das heißt, mit Yonisomanasikara, mit weiser Hinwendung, mit gründlicher Hinwendung betrachten. Die nicht gründliche Hinwendung wird in der zweiten Lehrrede in der mittleren Sammlung definiert als das Dasein im Begrifflichkeiten von ich und mir und mein zu betrachten. Mein Problem, ich leide, warum immer ich? Und Yonisomanasikara wäre es im Sinne der vier edlen Wahrheiten zu betrachten. Das heißt, Leiden ist nicht irgendwas, was auf Fränkisch sagt man Blade-Kloffen ist im Dasein, sondern das Dasein selbst ist von seiner Grundstruktur her nicht zufriedenstellend. Das Dukkha ist Leiden. Und es hat eine Ursache. Und wenn ich diese Ursache aufheben kann, dann hört es auf. Und es gibt einen Weg, der dahin führt. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Ja, und ein Bestandteil eben ist, dass ich dem Buddha anvertraue. Janavira hat es die Führung in richtiger Ansicht genannt. Da habe ich ein schönes Sutta-Zitat gefunden, was eben diese Einstellung der Buddha-Lehre gegenüber schön charakterisiert, weil den Inspiration vom Buddha zu bekommen oder uns in Verbindung setzen mit dem Buddha jenseits des Sumpfes, ist ja nicht nur Lehrreden lesen. Weil normalerweise, wenn wir ein Buch lesen, dann haben wir immer die Einstellung, mal schauen, was der schreibt und ob ich mit dem übereinstimme. Sondern die Einstellung, die gefordert ist, ist, finden wir in der Kitagiri-Sutta, für einen vertrauensvollen Schüler, der darauf bedacht ist, die Lehre des Lehrers auszuloten, ist es angemessen, dass er sich so benimmt. Der Erhabene ist der Lehrer. Ich bin ein Schüler. Der Erhabene weiß. Ich weiß nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen runterziehend, ne? Aber im Grunde, Demut bedeutet nicht kein Mut, sondern Demut bedeutet den Mut in eine andere Richtung lenken. Der Mut, den wir normalerweise haben, ist der Mut, der unser Spielchen weitertreibt. Ich habe den Mut, mich mit Samsara zu arrangieren. Das ist normalerweise unser Mut. Aber der Demut bedeutet, ich versuche den Platz, diesen unerwachten Platz, den ich jetzt im Moment einnehme, so zu benutzen, dass er in Richtung Freiheit, in Richtung Loslassen geht. Da gehört viel Mut dazu, zuzugeben, dass ich nichts weiß. Der Lehrer weiß, ich weiß nicht. Normalerweise wissen wir nicht und wir wissen nicht, dass wir nicht wissen. Aber das ist zu wissen, dass wir nicht wissen, schon ein Riesenfortschritt. Ich glaube, auf Sokrates geht das Problem zurück, wenn ich etwas suche, was ich nicht kenne, woher weiß ich, wann ich es gefunden habe? Oder woher weiß ich, was es überhaupt ist? Und die Antwort darauf lautet, ja, ich muss wissen, was die Lösung können muss. Und dann kann ich das daran ausprobieren, daran testen. Das, was ich finde, was ich noch nicht kenne, kann ich ausprobieren, taugt das. Und was wollen wir? Wir wollen unser Leiden loswerden. Wir wollen das Leiden überwinden. Wir wollen nicht unser Dasein so arrangieren, dass wir innerhalb dieses Daseins möglichst wenig leiden, weil das wiederum ist ja, das allergrößte Leiden, Leiden zu vermeiden. Wir wollen es komplett transzendieren, darum geht's. Das ist was, deswegen sage ich, das ist eigentlich eine Aufgabe, die unmöglich erscheint, je mehr man sie versteht, worum es überhaupt geht. Und je mehr wir verstehen, dass das eigentlich unmöglich ist oder scheint zumindest, umso mehr werden wir uns darauf verlassen, dass es eben einen gibt, der den Weg entdeckt hat daraus, dass es eben Dhamma gibt und dass es Leute gibt, Sangha gibt, die es uns immer wieder vorführen, dass es tatsächlich funktioniert. Für einen vertrauensvollen Schüler, der darauf bedacht ist, die Lehre des Lehrers auszuloten, ist die Lehre des Lehrers nahrhaft und erfrischend. Da sind wir jetzt schon beim zweiten Zufluchtsobjekt angelangt. Wiederum erwägt ein edler Schüler aus Kosambia Sutta. Besitze ich die Stärke einer Person, die richtige Ansicht besitzt? Was ist die Stärke einer Person, die richtige Ansicht besitzt? Wenn das Dhamma und die Disziplin, die vom Tathagata verkündet wurde, gelehrt wird, erlangt er Inspiration in der Bedeutung, erlangt er Inspiration im Dhamma, erlangt er Freude, die mit dem Dhamma verbunden ist. Also jetzt muss ich meine eigene Übersetzung etwas kritisieren. Inspiration in der Bedeutung, also das ist dieser Atta-Vedi, Dhamma-Vedi, dieses Paar, was oft auftaucht in den Lehrreden. Atta bedeutet natürlich Bedeutung, es bedeutet aber auch Ziel, es bedeutet auch Zweck. Das heißt, jemand, der sich so einlassen kann auf Dhamma, ist nicht nur von der Lehre selbst fasziniert und inspiriert, sondern auch davon, dass sie eben tauglich ist im Sinne des sokratischen Dilemmas, zum Ende von Leiden zu führen. Die Situation, die hier in dieser Lehrrede beschrieben wird, ist die eines edlen Schülers. Die vorher war ganz allgemein gesprochen für jeden Praktizierenden, dass man eben sagt, der Erhabene weiß, ich weiß nicht. Aber diese Inspiration vom Dhamma ist halt jemandem zugänglich, der Dhamma schon gesehen hat, also jemand, der schon mindestens Strom eingetretener ist. Aber es gibt ja den weltlichen achtfachen Pfad, den wir alle praktizieren können, wenn wir mit weltlich richtiger Ansicht anfangen. Das heißt, die Verantwortung für unser Tun übernehmen, Ursache und Wirkung in Bezug auf unser Tun akzeptieren. Also auf dieser Ebene können wir auch schon in diese Richtung praktizieren. Das heißt, wir können schauen, wenn ich da mal praktiziere, schaut es so aus, als ob das in Richtung Leitfreiheit führt. Und das Grundprinzip ist eben loslassen. Das heißt, wir versuchen durch unsere Praxis nicht irgendetwas zu gewinnen und uns hinzuzufügen, wie zum Beispiel ein ewiges Du, was uns anschaut und uns in unserer Rolle bestätigt, sondern wir schauen mal, geht es mir besser, wenn ich von all diesen Sachen mal loslassen kann. Man muss ja deswegen nicht Mönch werden und in Rom rumlaufen, aber es ist eine innere Sache. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch nicht wirklich loszulassen, aber ich kann mir mal angucken, aha, da ist Leiden, wenn ich an diesen Sachen festhalte. Wenn ich mich dagegen sträube, dass sie sich verändern zum Beispiel. Wenn ich mich dagegen sträube, dass meine Einstellung sich zu den Dingen verändert. In dem Moment, wo ich diesen Mechanismus betrachten kann, wenn es nur ein kleines Stückchen ist, dann verstehe ich diesem Grundprinzip der Versklavung durch Bedingungen ein kleines Stückchen näher. Wenn ich es ein kleines Stückchen verstanden habe, dann kann ich ein kleines Stückchen loslassen. Und dann leide ich ein kleines Stückchen weniger. Das wäre jetzt auf weltlicher Ebene die Beschreibung von Inspiration in der Bedeutung erlangen. Das heißt, ich sehe, dieses Dhamma dient einem bestimmten Zweck. Es dient tatsächlich dem Zweck, den es verspricht. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, Inspiration zum Dhamma zu gewinnen. Inspiration durch Sangha. Also wir rezitieren ja jeden Tag, dass die geradeaus praktiziert haben und richtig praktiziert haben und meisterlich praktiziert haben und Verdienstfeld für die Welt sind und würdig der Gaben und so weiter. Finde ich persönlich gut, es regelmäßig zu machen, um es parat zu haben, aber ich habe lange Jahre Problem gehabt mit Sangha Nusati. Also da habe ich keinen richtigen Zugang dazu gefunden. Ich konnte damit nichts richtig anfangen. Wie kann ich mich davon inspirieren lassen? Und dann irgendwann kam es mir, ja, indem wir dieses theoretische Gerüst mit echtem Fleisch versehen. Das heißt, uns inspirieren lassen von Leuten, die im Ruf stehen, doch auf der Praxis schon ein Stückchen weiter zu sein. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Also so Leute wie Lungpo Liam zu schauen, wie er wirklich mit einem unglaublichen Gleichmut durch alle Lebensumstände segelt, oder der Mönch Lungpo Tongyang, bei dem ich Mönch geworden bin, seine Qualitäten zu betrachten und das in Verbindung zu setzen mit den allgemeinen Qualitäten von Sangha. Ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise. Wenn wir uns zu sehr auf eine bestimmte Person versteifen, dann kann es natürlich auch sein, dass wir mal auf die Nase fallen. Also gerade in Thailand habe ich das beobachten können über die Jahre. Die Thais brauchen immer gewisse Heroes, also gewisse Helden, zu denen sie aufschauen können innerhalb der Sangha. Und ein hoher Bekanntheitsgrad ist nicht unbedingt immer ein Gradmesser für die Qualitäten, zur edlen Sangha zu gehören. Also ich kann mich noch gut erinnern, Mitte der 90er Jahre, da gab es einen Mönch, der sehr gut aussah und der 5 Millionen thailändische Anhänger hatte. Also da waren, wenn der von Auslandsreise zurückkam, am damaligen Flughafen Dong Nguyen, 30.000 Leute den empfangen, wenn der von der Reise zurückkam. Und inzwischen, wenn man die Thais fragt, kennt ihr Prayantra noch? Und das verdrängt, kennen die nicht mehr. Aber der ist dann, musste dann entroben, da kamen dann sexuelle Skandale ans Tageslicht und so weiter. Und es waren eben viele Menschen, die dem aufgrund seines Charismas nachgefolgt sind und die dann unglaublich abgestürzt sind erstmal, bevor sie es dann erfolgreich verdrängt haben. Aber die dann unglaublich abgestürzt sind und erstmal ja sehr viel Inspiration verloren haben, Vertrauen in Sangha überhaupt verloren haben. Man Sangha im Sinne des Ordens, was wir hier alle sind, bedeutet, wir sind Teil einer Gemeinschaft, in der es Edle gegeben hat und gibt und geben wird. Es bedeutet nicht dieser oder jener Mönch, der unter Umständen, wenn ihm der Ruhm zu Kopfe steigt, volle Kanne abstürzen kann. Ja, das wäre jetzt zu bedenken bei Sangha Nusati, wenn wir die allgemeine Kontemplation über Sangha mit realen Personen in Verbindung bringen wollen. Es gibt noch ein weiteres Inspirationsobjekt, was in den Sutras genannt wird. Und das ist jetzt kommt die Wiedergutmachung für meine anfängliche Klüppelung derjenigen, die glauben, sie könnten da einen Blumentopf gewinnen mit ihrer eigenen Praxis, ist, dass wir Inspiration durchaus auch aus unserer eigenen Praxis gewinnen können und auch sollen. Er erwägt, die Befleckungen des Geistes sind in mir teilweise aufgegeben, ausgetrieben, losgelassen, überwunden und beseitigt worden. Und er wird davon begeistert, er wird vom Dhamma begeistert, er erlangt Freude im Zusammenhang mit dem Dhamma. Wenn er froh ist, steigt Verzückung in ihm auf. Bei einem, der verzückt ist, also Verzückung Piti, wird der Körper still. Einer, dessen Körper still geworden ist, empfindet Glück. Bei einem, der Glück empfindet, wird das Herz konzentriert. Viele Menschen machen bei der Betrachtung ihrer eigenen Praxis den Fehler, dass sie sich auf die Erwachensglieder, die Bhujangas, konzentrieren und sagen, okay, wie ist meine Achtsamkeit, wie ist meine Sammlung? Weil das sind Dinge, die zeitlichen Schwankungen unterworfen sind. Die werden im Augenblick der Verwirklichung einen sehr hohen Stand erreicht haben, aber bis wir dahin kommen, geht's so. Im Winterretreat ist Samadhi gut. Wenn wir auf Reisen sind, ist Samadhi schlecht. Das ist halt so. Das ist von verschiedenen äußeren Faktoren abhängig. Und wenn wir versuchen, unsere Praxis daran festzumachen, dann werden wir eben manchmal begeistert sein und manchmal eben nicht begeistert sein. Im Retreat hui, außerhalb des Retreats pfui. Deswegen, die Betrachtung der eigenen Praxis ist, ja, was hat sich teilweise in Sachen Befleckungen bei mir schon getan? Oder jetzt spätkanonische Herangehensweise, die Paramis, schaue ich mir an, wie ist denn meine Fähigkeit gewachsen, seit ich mit der Meditation angefangen habe oder seit ich der Buddha-Lehre begegnet bin, mein Leben einfacher zu gestalten, weniger abhängig zu sein von äußeren Dingen. Wie ist meine Fähigkeit gewachsen, geduldig zu sein, den Auf und Abs des Lebens gegenüber? Wie ist meine Fähigkeit gewachsen, anderen Menschen und mir selbst gegenüber auch liebevoll zu begegnen? Solche Dinge. Also das sind Sachen, die langsam, aber kontinuierlich anwachsen. Und ich denke, da kann jeder, da gibt es wahrscheinlich niemanden, der sagt, nee, da hat sich noch nichts getan. Denn wir bei der Praxis dabei bleiben, dann ist ja sicherlich nur, haben wir vielleicht noch nicht genau hingeschaut, aber irgendwie muss es ja was tun, sonst würden wir ja nicht dabei bleiben. Und da genau hinzuschauen, kann eben eine Quelle der Inspiration sein. Inspiration ist, denke ich, eine ganz wichtige Eigenschaft von Anfang bis Ende der Praxis. Es gibt eine Lehrrede, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, mal so aus der Erinnerung, wo der Buddha davon spricht, verschiedene Arten der Praxis, die ohne Inspiration sind. Da geht es um Formen, wo die Ursächlichkeit negiert wird oder wo die Verantwortung an ein höheres Wesen abgegeben wird oder solche Sachen. Das sind Formen der Praxis ohne Inspiration, weil sie von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Wenn wir glauben, wir könnten aus unserer verblendeten, unerleuchteten Situation heraus das selber heben, das ist auch eine Form der Praxis ohne Inspiration, weil wir irgendwann feststellen werden, dass wir es nicht können. Wenn wir uns mit einem Zufluchtsobjekt beschäftigen, was so ewiges Du, gottähnliche Züge annimmt, werden wir es auch nicht können. Weil dann fehlt die Greifbarkeit, da können wir uns nicht mit in Verbindung setzen. Denn letztendlich ist ja da auch wieder eine gewisse Überheblichkeit dabei, die in diesen später entstandenen Formen des Buddhismus zum Ausdruck kommt, nämlich wir müssen das, was der Buddha gelehrt hat, weiterentwickeln. Das wird ja oft gefeiert als eine der großen Stärken des Buddhismus, dass er sich den Gegebenheiten anpassen kann. Finde ich nicht besonders feiernswert. Gut, kulturelle Dinge, dass wir hier in der Schweiz langärmelige Jacken tragen und Skirollis drunter, das meine ich jetzt nicht, sondern ja, eben andere Formen der Herangehensweise an die Buddha-Lehre erklärtermaßen, weil sich die Welt weiterentwickelt. Ja, aber stimmt das? Gier, Hass und Verblendung ist genau dasselbe wie zu Zeiten des Buddha. Und meines Erachtens zeugt es mehr von Respekt, Demut und damit der Fähigkeit, Inspiration aus dem Transzendenten zu bekommen, wenn ich sage, der Buddha ist der Chef und alles, was später kommt, kann nur schlechter sein. Da kann keine Weiterentwicklung stattfinden. Aber gut, da innerhalb von Theravada-Kreisen renne ich offene Türen ein. Hoffe ich jedenfalls. Na gut, in einer Praxistradition wie hier, denke ich, kann man davon ausgehen. Es gibt ja auch in Theravada die Scholastik, die dann eben auch seltsame Wege stellenweise einschlägt. Ja, also zwischen diesen beiden Gegenpolen, alles alleine zu können oder den Buddha als Retter, der uns ins reine Land zieht, da dazwischen gibt es keine Synthese. Paticca-Samuppada ist die Lehre, die uns ein Fingerzeig gibt, wo solche Tendenzen herkommen. Im Grunde ist es eine Form von Ergreifen. Diese Ansicht, ich kann es alleine heben, oder irgendwelche Glaubenssysteme, ist irgendeine Form von Ergreifen. In der Regel Ergreifen von Aufgaben und Pflichten, Sila Bhattupadana, oder von Dittis, von irgendwelchen Ansichten, oder von irgendwelchen Atavadupadana, leere Vorstellungen von einem selbst. Wobei ich das jetzt nicht im Sinne von irgendwelchen expliziten metaphysischen Theorien verstehe, sondern es ist die Anhaftung an einfach die Vorstellung, aber ich bin doch. Oder wenn alles vergänglich ist oder wenn alles bedingt entstanden ist, aber wer? Oder wenn alles Anatta ist, aber wer betrachtet das so? Oder wer fühlt? Oder wer handelt? Und solche Fragen, die da hochkommen. Es ist eben diese Anhaftung, da muss doch irgendwas sein, da muss doch irgendjemand sein. Also ich will da jetzt nicht mit das unbedingt kritisieren, weil wenn wir die Lehre von Paticca-Samuppada, dieses Dasein konditioniert durch das Ergreifen, dieses wiederum konditioniert durch das Begehren, diese Lücke, was bin ich denn mit irgendwas aufzufüllen, dass das im Widerspruch steht mit meinem Erleben. Aber ich bin doch irgendwie da. Dann ist das besser, diesen Widerspruch genauer anzuschauen, als einfach zu nicken und zu sagen, ja, ja, der Buddha hat gesagt, mich gibt es in Wirklichkeit gar nicht wirklich und das ist ja alles Anatta, und zu nicken und katechistisch korrekt, politisch korrekt, ja, alles zu unterschreiben, ohne es zu hinterfragen, das bringt uns auch nicht weiter. Also wir müssen eigentlich genau uns diesen Widerspruch anschauen, zwischen unserem, wie wir uns erleben, und dem, was der Buddha gelehrt hat. Auch das wiederum kann eine Quelle der Inspiration sein und auch uns klar vor Augen führen, wie schwierig der Weg ist und dass wir eben gut daran tun, nicht zu glauben, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Wir haben keinen Buddha mehr als lebenden Lehrer zur Verfügung. Wir müssen versuchen, eben mit dieser demütigen Haltung und einer Haltung, die all unsere Ansichten, unser Verständnis, so wie wir glauben, die Lehre verstanden haben, so wie es uns überliefert ist, immer bereit sein, so lange zu hinterfragen, bis wir dann mal tatsächlich gesehen haben. Also das ist für mich in meiner Praxis ein sehr wichtiger Punkt, von daher fällt es mir auch nicht weiter schwer, meine eigene Übersetzung zu kritisieren, wann immer ich daraus zitiere. Weil da einfach auch ein Prozess stattfindet von Hinterfragen und das Verständnis wird tiefer. Ich denke, das ist ja ein Weg, der besser ist, als irgendwelche fertigen Antworten zu liefern, ist eben die Frage weiterzutreiben. Versuchen, die Frage zu verstehen, statt irgendwelche Antworten zu geben. Ja, also wie gesagt, zwischen den zwei Extremen, dass wir es alleine packen oder dass wir eben von einem rettenden Buddha im reinen Land abhängig sind, dazwischen gibt es keine Synthese. Der mittlere Weg, Paticca-Samuppada, transzendiert beide Positionen. Die sind beide, beruhen auf Unwissenheit, beruhen auf Ergreifen, auf Begehren. Und dieses Spiel beenden zu können, müssen wir uns darauf einlassen, die rettende Hand, die uns der Buddha vom sicheren Ufer aus reicht, auch zu ergreifen. Wir können sie dann loslassen, wenn wir fertig sind mit der Praxis. Wenn wir tatsächlich uns eine Insel geworden sind. Die Lehrrede, wo es heißt, seid euch selbst eine Insel, wenn man die mal genauer liest, da geht es dann, versteht man sehr schnell, dass wir nicht eine Zuflucht für uns selber sein sollen, da wo wir gerade sind, zu unseren Kilesas und so weiter, sondern wir sollen uns eine Zuflucht werden, eine Insel werden. Und in der Lehrrede wird auch beschrieben, wie das geht, nämlich indem wir die Khandhas verstehen, indem wir unser gesamtes Dasein, was nur aus Ergreifen besteht, durchschauen. Also das, was wir jetzt im Moment sind, eben nicht als Zuflucht nehmen, sondern die Unzuverlässigkeit von dem erkennen, dann werden wir uns zur Zuflucht. Und dann können wir auch darauf verzichten, die rettende Hand des Buddha zu ergreifen. Dann gibt es nichts weiter zu tun. Ja, aber bis dahin gibt es noch viel zu tun und ich hoffe, dass dieser Vortrag vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Zu Ende, Eva. So, wenn es Fragen, Anmerkungen, Beschwerden gibt, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Das wollte ich fragen, ob es Möglichkeiten gibt. Ja, bitte. Für mich gab es noch die Frage, die mich schon länger beschäftigt ist. So das Wort Inspiration, einmal wo es herkommt, was es eigentlich bedeutet und wo man den Punkt drauf legen kann im kanonischen Kontext, wo jetzt der Begriff im Fall ist. Ne? Also den Inspiration in dem Sinne gibt es natürlich nicht, weil das bedeutet Einatmung, ne? Inspiration, wörtlich übersetzt. Ja, ich habe überlegt, heißt es Spirit? Kann es von Spirit vielleicht kommen, das Wort? Ja, Spirit hat was mit Atmung zu tun, ne? Also die hängen schon zusammen, aber Inspiration im Pali Pasada, das ist das, was praktisch die Fortsetzung von Vertrauen, was eigentlich erst stattfindet beim Stromeintritt. Also dieses unerschütterliche Vertrauen in Buddha Dhamma Sangha Pasada wird manchmal als Erhellung oder Begeisterung oder als Sehen auch? Nee. Sehen und Lächeln? Ja, nicht. Ich habe das, glaube ich, mal als Zuversicht hier drin übersetzt. Inzwischen übersetze ich es mit Inspiration. Ja. Passada. Aber es gibt noch zwei weitere Wörter, die in dieses Thema reinpassen. Das ist Piti und Sangvega. Also Piti ist auch Inspiration. Das ist das Zuckerbrot und Sangvega ist die Peitsche. Also Sangvega, das Gefühl der Dringlichkeit, ist ja auch eine Form der Inspiration. Also dieser Motoreffekt, den das Wort Inspiration ausdrückt, kommt in Sangvega und Piti auch zum Ausdruck. Aber rein etymologisch ist es nicht inspiriert. Hat es nichts mit Inspiration zu tun. Jetzt Richtung Virya gedacht. Ja, hängt damit, klar, hängt damit zusammen, klar, logisch. Schon, ne? Ja. Auch du kannst es ja bei den fünf Indriyas, den Zusammenhang von Satta, das nächste ist Virya. Also aus Vertrauen entsteht Energie. Gibt es ja auch Sangyutta. Indriya Sangyutta, genau. Da steht das drin, wie die fünf sich so spiralenförmig weiterentwickeln, also von Vertrauen zur Energie, zur Achtsamkeit, dann Sammlung und Weisheit wiederum zu Vertrauen. Es gibt nicht so viele Lehrreden, aber es gibt sie, wo gesagt wird, dass die balanciert entwickelt werden müssen. Also Vertrauen wäre damit Satta zu balancieren. Ich stelle mir das mal so vor wie so ein Mandala. In der Mitte ist Achtsamkeit und dann liegen sich Vertrauen und Weisheit gegenüber und Energie und Samadhi liegen sich gegenüber. Und Achtsamkeit ist so das Zünglein an der Waage, was die ausbalanciert. Aber das Bild täuscht etwas. Also es ist nicht wie bei so einer Balkenwaage, wenn das eine raufgeht, geht das andere runter. Also wenn Panya raufgeht, wenn Weisheit raufgeht, geht Satta immer mit rauf. Aber die sollten einigermaßen ausgeglichen werden. Longpo Thun Kipapanyo aus Babankraut, der hat es gesagt wie zwei Füße. Also wenn man braucht beide, um zu gehen. Wenn man mit dem einen zwei Schritte macht, dann fällt man auf die Nase. Also, oder man kommt nicht weiter. Also der andere sollte dann nachkommen. Das wäre so diese Balancierung von Vertrauen und Weisheit. Was ja auch dazu führt, dass eben Vertrauen nicht abgleitet in irgendwelchen Glauben, blinden Glauben. Also das Satta irgendwie auf etwas beruht, was entweder den Gesetzen der Ursächlichkeit widerspricht oder was sich der Nachprüfbarkeit entzieht. Dhamma ist für den, der erlebt, für den, der fühlt, heißt es irgendwo in den Suttas. Also sobald irgendetwas in den Bereich der Praxis kommt, was vom Prinzip her nicht nachprüfbar ist, kann es vielleicht ein nettes Beiwerk sein, unterhaltsam sein, wie zum Beispiel die Frage, wie kommen Reliquien zustande oder ist das ein Beweis, dass das so ein Arahant war oder so. Das kann ganz unterhaltsam sein, kann auch inspirierend sein unter Umständen, aber es ist keine Garantie, ne? Weil es kann auch irgendwie daneben gehen, weil dann eben kann in die falsche Richtung gehen. Also für manche Leute ist es sehr inspirierend, aber ja, kannst du aus der Asche deiner Oma Kristalle machen. Heutzutage gibt es in der Schweiz sogar eine Firma, die das macht. Also die Nachprüfbarkeit in der Praxis ist wichtig für eine gesunde Entwicklung von Satta, von Vertrauen. Satta ist sozusagen der auch ein Bestandteil von Inspiration irgendwie. Aber mehr so der Startschuss. Also Inspiration im Sinne, so wie ich das jetzt versucht habe darzulegen, da kommt dann schon was zurück aus der Praxis. Da haben wir dann schon irgendwie was verstanden oder gesehen, dass wir es noch nicht gesehen haben zumindest. Also Piti ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wobei der Zusammenhang mit Sangvega, mit Dringlichkeit, das ist auch eine ganz spannende und faszinierende Geschichte, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Also ich rede da mit Ajahn Chattamolo öfter drüber und das sind so Sachen, die bei dem einen Sangvega hochbringen, bei dem anderen Piti. Also Ajahn Chattamolo, der hat so Leichenbetrachtung, da kriegt er mal Piti davon. Das gehört auch zusammen, weil Sangvega uns hier dazu bringt, dass wir loslassen. Und in diesem Loslassen erleben wir die Erleichterung und dann kann also Piti richtig aufwallen. Und die Inspiration ist sozusagen, dass schon ein bisschen so sich aus dem Sumpf herausziehen, so dieses Herausheben, so dunklen ins Licht kommen ein bisschen. Ja, aber wir wirken dieses Herausheben nicht mit dem, was wir gerade haben oder sind oder indem wir etwas bekommen. Also Piti kommt immer dann hoch, wenn wir was loslassen. Ja. Oder selbst in ganz weltlichen Angelegenheiten, man kann ja auch mal Piti kriegen, wenn man ein schönes Naturerlebnis hat oder so, einen Regenbogen oder einen Sonnenuntergang oder was weiß ich. Aber das kommt immer nur dann Piti hoch, wenn in dem Moment alles andere, wenn der Augenblick 100% genügt. Wenn wir keine Kamera suchen, mit der wir das festhalten können oder nicht drüber nachdenken, wem wir jetzt davon erzählen wollen, sondern da ist irgendwas, was ganz toll ist und es ist deswegen toll, weil es genügt. Weil der Augenblick, so wie er ist, wunderbar ist. Dann kann Piti aufkommen. Und das ist ja auch im Grunde schon in gewisser Weise dann eine Samadhi-Übung. Wenn wir wirklich ganz im Augenblick sein können und etwas genießen können, so wie es ist. Weil normalerweise das Sinneserleben im Sinne von Karma, also Karma, die Karma-Sphäre, bedeutet ja wörtlich Wunschsphäre. Das heißt, so wie es ist, ist es nicht genug, sondern ich muss es vergleichen mit etwas, anderem oder ich wünsche mir, dass es anhält oder ich wünsche mir, dass es wiederkommt oder bei uns ist das nicht mehr relevant, weil wir immer im Schweigen essen, aber vielleicht erinnerst du dich noch an frühere Tischgespräche, wie oft wurde darüber im Essen darüber gesprochen, was man ein andermal gegessen hat. Oder die Travel Talks unterwegs in der Welt, wo die Reisenden sich unterhalten, wo sie schon waren, statt da, wo sie sind, voll auszuschöpfen und voll da zu sein in der jetzigen Situation. Nächtelang unterhalten sie sich, wie es in Nepal war und wie es in China war und in Vietnam. Das ist Karma, das ist die Wunschsphäre. Das ist das Gegenteil von Samadhi, das ist das Gegenteil von Piti, von Zufriedenheit im Augenblick. Also es kommt nicht darauf an, was wir erleben, sondern immer darauf an, wie wir es erleben, wie wir damit umgehen, damit in Verbindung treten. Ich kenne die Schriften nicht, aber hat noch der Buddha jemals Gott, gut, in welcher Form auch immer, erwähnt? In den Schriften oder in den Reden? Buddha als Gott? Nein. Ob Buddha in seinen Reden macht er je Gott erwähnt? Gott in welcher Form auch immer erwähnt? Also in der buddhistischen Kosmologie gibt es natürlich höhere Daseinsbereiche, langlebige, glückliche Daseinsbereiche, also Devas, Brahmas, ja, und drüber hinaus. Andere Sache. Aber gut, man könnte ja aber es gibt das Erwachen des Buddha vielleicht auch als einen Gottesbeweis sehen, zum Beispiel. Also der Buddha spricht von Ishvara, er spricht davon, von der Vorstellung, dass es einen Schöpfergott gibt oder dass es einen Gott gibt, der unser Handeln lenkt. Von dieser Vorstellung spricht er. Aber er sagt natürlich, dass dieses falsche Vorstellungen sind. Ja. Also gut, das gibt es für ihn nicht. Und er sieht es auch, sein Erwachen, nicht als Gottesbeweis. Nein. Das ist Theosophie. Ja. Hans-Joachim, du wolltest doch noch irgendwas? Ne? Nein, ich hatte keine Frage. Ach so. Nee, es gibt eine Brahmajala-Sutta, interessante Ausführungen dazu, wie theistische Religionen entstehen. Und das sind zum Teil ganz hochentwickelte Meditierende, die da als Religionsgründer auftreten. Es gibt ja auch von Dr. Hecker ein Buch, Jesus als Mystiker aus buddhistischer Sicht oder so ähnlich. Ganz interessant, wo er sich bezieht auf Brahmajala Sutta und verschiedene Bibelstellen und dann so ein Bild entwickelt, was Jesus eben aus buddhistischer Sicht gewesen sein könnte. Das ist ganz nett. Die Geschichte, dass er nach dem Jesus die Inkarnation von Buddha ist? Oder? Nein. Der 10. Avatar nach dem hinduistischen. Also, ja. 10. Avatar von Vishnu, Jesus, Buddha der 9., glaube ich. Ne? Also da praktisch eine Wiedergeburt von Buddha ist Jesus, ja, nach dem Hinduismus. Nee, Jesus spricht ja davon, dass er eben von Gott kommt und also Hecker schreibt, ist klar, der war eben bei Brahma, also in einem, irgendwie so ein hat so ein zweiter Rang bei Brahma eingenommen und ist dann gestorben und wurde als Mensch wiedergeboren, hat dann 40 Tage in der Wüste gefastet, hatte Rückerinnerungen an frühere Leben, dann war ihm klar, da will er wieder hin. Wie kommt man dahin? Indem man eben Brahma-Viharas praktiziert, Nächstenliebe, ethischen Lebenswandel und so weiter und irgendwie eben die Umstände, nach denen er sein menschliches Leben preisgeben musste. Er wusste, er wird gekreuzigt oder umgebracht und kehrt dann aber wieder zu Brahma zurück. Und das, so steht es ja in der Bibel auch. Das ist Hecker. Bitte? Hecker. Hecker. Helmut Hecker. Helmut Hecker. Ja. Ich glaube, das ist auch hier in der Bibliothek. Das ist die Bibliothek. Hier in der nicht. Ja, man muss es auch nicht unbedingt gelesen haben, aber. Ja, das war nochmal so eine Spielerei. Also Nee, es geht um dieses Grundprinzip, wozu brauche ich Gott? Weil das ist ja schon beeindruckend, dass irgendwie alle Religionen wie selbstverständlich davon ausgehen, dass es irgendwie Gott in einer dieser einen oder anderen Form gibt. Und der Buddha sagt eigentlich nicht explizit, das ist alles Quatsch, weil dann würde er sich ja nur eine Position beziehen, die konträr zu einer anderen Position ist. Also würde er mit der Welt streiten sozusagen. Und das ist etwas, was er immer vermieden hat. Sondern er weist darauf hin, wo kommt denn das her, dass wir Gott haben möchten? Warum wollen wir denn, dass es einen Gott gibt? Wir brauchen ein ewiges Wesen, was unsere ewige als ewig empfundene Existenz bestätigt. Die normale Identifikation ist, das bin ich, der Körper. Dann schauen wir ein bisschen näher hin, nee, der wird alt, der zerfällt. Und dann weicht es immer weiter zurück. Und dann schließlich irgendwo ganz da tief drin ist irgendwo eine Seele und die ist dann aber ewig. Aber die ist dann so weit tief drin, dass wir sie nicht mehr genau untersuchen können. Die Mystiker in Indien, die haben auch die Jhanas praktiziert, haben dann die Seele mit der jeweiligen Stufe identifiziert, die sie erreichen konnten. Oder die nächst tiefere Stufe, die sie eben nicht mehr erreichen konnten, weil sie dann ja auch gesehen haben, selbst diese meditativen Einheitszustände sind vergänglich. Ja, bis hin zu den Lehrern des Bodhisattva. Bevor der Buddha ein Buddha wurde, hat er ja Lehrer gehabt, die formlosen Bereiche gelehrt haben. Gesagt haben, das ist die Seele, das ist der letzte Urgrund. Und er hatte immerhin schon so viel Weisheit, aufgrund seiner hochentwickelten Paramis zu sehen, nee, das ist es noch nicht. Wird ja manchmal darüber philosophiert, ob jetzt die formlosen Bereiche, also Schumann schreibt es ja, das ist das schlechte Samadhi und die Jhanas sind das gute Samadhi, weil es ist ja nicht zu übersehen, dass der Buddha in 70% der Lehrreden hier in der mittleren Sammlung die Jhanas preist, also die meditative Vertiefung, die Einheit des Geistes preist als etwas Gutes auf dem Weg. Und warum, was war jetzt der Haken an seinen beiden Lehrern, die eben nicht zufriedenstellend waren? Ja, der Unterschied ist der, dass die Einstellung, das ist das Ziel, das ist die Essenz des heiligen Lebens, das ist die Erlösung, eins werden mit dem Urgrund oder was auch immer die gelehrt haben, das war verkehrt. Die meditative Praxis selber ist nicht verkehrt. Es gibt ja eine Lehrrede, wo die formlosen Bereiche auch als einer der 11 Wege zur Befreiung genannt werden. Aber nicht indem man sagt, da habe ich jetzt endlich meine Seele gefunden, habe ich jetzt endlich den Beweis gefunden, dass es mich tatsächlich so gibt, wie ich mich empfinde, sondern da wird kombiniert mit der Einsicht, diese unglaublich beglückenden Zustände sind ein Stachel, sind ein Geschwür, sind bedingt entstanden und sind etwas, was man loslassen sollte. Und das haben seine Lehrer eben damals nicht beigebracht. Konnten sie nicht. Ja, du wolltest noch was? Ja. Ich habe selber wieder einen Link geklickt zwischen den Satipatthanen, diesen Innen und Außen, diese Funktion des Geistes. Entweder bin ich Gott oder da draußen ist Gott. Und die Ermutigung in den Satipatthanas innen und außen zu betrachten und Weisheit zu entwickeln, vielleicht da halt die Kunst des Geistes aus dem Hebel zu setzen, halt entweder sich selbst zu kreieren oder halt etwas außen zu schaffen, was die Position Gottes ist. Und was wird das irgendwo? Link gibt, ja. Würde ich jetzt sagen, ja. Hast du die Talks schon gehört von Ajahn Chattamala? Ja. Nee, weil wir sind da nicht. Wir hatten darüber gesprochen, da habe ich gedacht, das ist was anderes, kommt ja nochmal dieses Innen, immer diese Kontrollen von innen wie außen betrachten. Ja, wir sind da unterschiedlicher Meinung dazu. Aber beide sind wir weise genug zu sagen, nur ich habe recht, ist auch verkehrt. Sondern das ist halt der jetzige Zustand und wir arbeiten dran. Aber also ich sehe das auch so, dass dieses Innen und Außen zwei verschiedene Formen der Identifikation sind. Also jetzt fangen wir mal mit was ganz Einfachem an, der Körper. Das bin ich, ist innerlich. Zu sagen, nee, das bin nicht ich, sondern das ist mein Körper, das ist äußerlich. Und genau das Gleiche ist, wenn du sagst, mein Selbst, innerlich, in den Upanishaden zum Beispiel, da ist ja auch dieses innere Selbst, Jivatman und Paratman, also die äußere Weltseele, auch untrennbar voneinander. Das sind nur zwei verschiedene Seiten der Medaille. Nur wird es dafür bare Münze genommen. Das heißt, das ist die höchste Realität. Während der Buddha sagt, die Identifikation ist bedingt entstanden. Und diese Praxis innerlich und äußerlich dient ja gerade dazu da, dient ja gerade dem Zweck zu sehen, dass Identifikation etwas Austauschbares ist. Mein Körper oder innerlich, äußerlich, das sind zwei verschiedene Arten, wie ich mit meinem Körper umgehe. Das bin ich oder das ist mein. Das ist jetzt meine Interpretation von diesem, was es bedeutet, innerlich und äußerlich. Wenn ich in meinen Hintern hineinspüre, habe ich da eine Empfindung, das ist ein Kontakt zwischen meinem Hintern und dem Kissen. Das Kissen ist äußerlich, wird jeder sofort zugeben. Keiner diskutieren, dass das Kissen innerlich wäre. Der Hintern ist innerlich, das ist mein Körper. Wenn das Kissen außen ist, ist mein Hintern innen. Aber die Empfindung ist eine Empfindung. Da ist Kontakt, ein Erlebnis, Kontakt zwischen Gesäß und Kissen. Aber ich kann das eben zerlegen in einen inneren und einen äußeren Aspekt. Jetzt kann ich noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, dieses Erlebnis kann ich nochmal sagen, gut, da ist ein Tastorgan, nämlich mein Hintern, und da ist etwas Ertastetes, nämlich mein Hintern. Aber das ist trotzdem immer noch das ein und dasselbe Erlebnis aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das ist innerlich und äußerlich. Und das geht mit Vedana genauso. Nur da ist es dann schon wesentlich schwieriger. Aber selbst ist immer noch dasselbe Erlebnis. Also Bestandteil dieses Erlebnisses, Hintern als ertastetes Tastorgan, was ein Kissen ertastet, zusammen mit einem angenehmen oder unangenehmen oder neutralen Gefühl, das ist ein Erlebnis. Aber die Satipatthana sind verschiedene Aspekte oder Facetten oder Subtilitätsgrade dahin zu schauen. Und Vedana aus diesem Erlebnis rauszufiltern und getrennt zu betrachten, ist bereits eine ziemlich fortgeschrittene Übung. Denn was ist denn Vedana in diesem Erlebnis? Das ist der Aspekt, der sich von angenehm zu unangenehm oder zu neutral ändern kann. Aber jetzt trenn mal aus einem Berührungserlebnis von deinem Hintern ein neutrales Gefühl heraus. Also das ist schon ganz schön schwierig, würde ich mal sagen. Deswegen lernen die Gruber Ajans, man soll mit Schmerzen arbeiten, weil Dukkha-Vedana kann man leichter unterscheiden. Ja. Nach einer gewissen Zeit hört es auf oder kommt, dann weißt du, aha, das ist jetzt Vedana, was jetzt weh tut. Also Lumpur Tongeng zum Beispiel, der arbeitet ja nun viel mit Dukkha-Vedana, der erklärt das auch so. Und so war ja auch das hat bei ihm halt Klick gemacht, da war der 13 als Novize. Wo er erkannt hat, der Körper ist immer noch da, aber das Dukkha-Vedana ist jetzt nach 5 Stunden verschwunden. Also muss es was anderes, muss Körper und Vedana müssen tatsächlich zwei verschiedene Dinge sein. Aber dass man Vedana und Körper voneinander trennen muss, finden wir nirgendwo einen Suttas. Wir finden lediglich die Tatsache, dass es 4 verschiedene Satipatthanas gibt. Und könnten das als Aufforderung betrachten, diese Dinge voneinander zu trennen. Aber im Grunde geht es nur darum, die Kompaktheit der Identifikation, das bin ich oder das ist mein Erleben, aufzubrechen. Denn ein Selbst, ich mich als Selbst empfinde, ist immer etwas Unteilbares. Es gibt nicht 2 Hälften von mir, nur mich als Ganzes. Das ist auch der Grund, warum wir einen Körper in 32 Teile zerlegen. Und die Identifikation mit dem Körper, das bin ich, erstmal ein bisschen aufzuweichen. Und genau dasselbe, wenn wir das Erleben von Körper von dem Erleben von Gefühl voneinander trennen, dient es demselben Zweck. Und für bestimmte Gruppe Ajans hat es eben gut funktioniert. Lungta Mahabua ist auch einer, der das sehr ausgiebig lehrt. Ajahn Dunn spricht zwar auch davon, Vedana zu trennen, aber für ihn ist Geist und Geistesobjekte zu trennen sein Hauptthema. Geist und Geistesobjekte. Ja, also die erlebende Qualität und das, was so hochkommt, voneinander zu trennen. Das ist so sein Thema. Bei Lungpo Man zum Beispiel habe ich das nirgendwo gefunden. Lungpo Mans Thema ist Sankara, ist zu sagen, die Unwissenheit macht aus den Dingen Gestaltungen. Die Symptome des Geistes oder so ähnlich hat er es genannt. Das ist auch in meiner Praxis, kann ich damit eigentlich mehr anfangen. Sankaras, das Zubehör unserer Welt, unserer Existenz, unser Zubehör, mein Ich-Zubehör, das sind Sankaras. Und dann macht auch diese Aussage der Gruba Ajahn Sinn, zu sagen, wenn wir Sankaras in unser Herz bringen, werden sie zu Dhamma. Das heißt, dann werden sie einfach nur zu Dingen, ohne diese gestaltende Funktion zu haben, diese platzzuweisende Funktion zu haben. Das sind einfach nur noch Dinge, die entstehen und vergehen. Kein Problem. Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavān buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi. Svākhāto bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.